Anfang November droht die russische Dampfwalze über das deutsche Land hinwegzugehen. 3 Millionen Russen stehen zum Angriff gegen insgesamt 1 Million Deutsche und Österreicher bereit. Der Hauptstoß des Feindes mit 3 Armeen zielt gegen Breslau und Beuthen. 2 andere Armeen gehen auf Thorn und Posen los. Hindenburg entschließt sich, durch einen verwegenen Gegenstoß den geplanten Massenangriff der Feinde zu brechen, und zwar auf der Linie Thorn-Strelnow-Wreschen, wo seine Truppen unter dem Kommando des schneidigen Mackensen wieder zum Schlage bereitstehen. Die 8. Armee soll sich gegen russische Angriffe in der Angerab-Linie verteidigen. Nach Süden aber schließt sich an die 9. Armee das Kavalleriekorps Frommel, die Landwehrgruppe Wojosch und die von Konrad hilfsbereit zum Schutze Schlesiens zur Verfügung gestellte, allerdings sehr schwache 2. Armee an, die auf langer Bahnfahrt von den Karpaten hierher geführt worden ist. Während alle diese Kräfte in der Verteidigung bleiben, wird Mackensen nach Süden in der Richtung auf Lodz vorstoßen, um den russischen Nordflügel vom Gros abzureißen und zu vernichten. Am 11. November beginnt Mackensens Angriff. Er durchbricht die russische Front bei Wloklawetsch. Das 1. Reservekorps dringt auf der Verfolgung bis nach Lowitsch vor. Bei Kutno schwenkt Mackensen nach Süden um, um dann bei Lodz die große Umfassung zu beenden. Mit in größter Eile vom linken Flügel herangezogenen Kräften bilden die Russen gegen ihn eine nach Norden gerichtete Front und kreisen die Lodz vom Süden und Osten her einschließenden Truppen, das 25. Reservekorps, die 3. Gardedivision und Teile des 2. Kavalleriekorps unter Schäffler, Boyadl und Litzmann so ein, dass kein Entrinnen mehr möglich erscheint. In beispiellosem Stoß aber brechen in der Nacht vom 24. auf den 25. November die Deutschen aus dem Ring der Feinde bei Brezhini aus und erreichen mit 16.000 Gefangenen und 64 erbeuteten Geschützen an der Psura den Anschluss an die übrigen deutschen Kräfte. Nun räumen die Russen am 6. Dezember Lodz und müssen 10 Tage darauf nach neuen deutschen Angriffen an die Rawka zurück, wo dann der Stellungskrieg die Fronten bis in den Juli des nächsten Jahres festhält. Der Stoß der russischen Dampfwalze ist, da auch im Süden in der Schlacht von Limanowa-Lapanow die Österreicher in wechselvollem schweren Ringen vom 5. bis 17. Dezember behauptet haben, völlig zusammengebrochen. Über den größten Teil des riesigen Kampffeldes aber legt sich nunmehr eine kurze Winterruhe, die das Jahr 1914, das erste des gewaltigen Krieges, abschließt. Auch in Serbien ist mehrmals blutig gestritten worden. Die Österreicher leiden hier unter einem verfehlten Kriegsplan, der senkrecht auf die nord-südlichen Verkehrswege das serbische Gebirgsland von Westen nach Osten durchmessen will, statt auf den Spuren des Prinzen Eugen und aller bisherigen Eroberer des Balkans über Donau und Save hinwegzustoßen. Der Unglücksplan stammt von Otto Podjorek, der als Oberbefehlshaber der österreichischen Balkanstreitkräfte, der 5. und 6. Armee, direkt dem Kaiser Franz Josef untersteht. Sein erster Vorstoß im August über Drina und Save hinweg nach der Makwa scheitert, obgleich man bereits Valjevo nahe gekommen ist. Die Serben können im Gegenstoß über die Save gehen, doch wird hier die Timok-Division durch den schneidigen Angriff des österreichischen Generals Alfred Kraus bei Sasinci vernichtet. Im November greifen die Österreicher vom Neuen im Drina-Save-Winkel an. Unter harten Kämpfen, schweren Entbehrungen und empfindlichen Verlusten im Gebirge vordringend erhalten die Truppen nicht die erforderliche Erholung. Nach der Einnahme von Valjevo wird die 5. Armee nach Nordosten zur Besetzung der serbischen Hauptstadt, die 6. nach Osten gegen Kragujevac befohlen. Die 5. Armee besetzt ohne viel Kampf Belgrad, die 6. aber wird bei Gornji Milanovac und Arangelovac von den Serben, die sich zum Gegenstoß aufraffen, mit größter Wucht angegriffen. Sie muss schließlich weichen, auf dem Rückmarsch durch das unwegsame Land schwerste Verluste erleidend. Im Norden aber räumt man nun unnötigerweise auch Belgrad. Die Verabschiedung des schuldigen Generals Podjorek ändert nichts mehr an dem Schicksal der Gefallenen und auch der zahlreichen Gefangenen, von denen alsbald durch den in Serbien wütenden Flecktyphus der größte Teil hinweggerafft wird. Podgorica ist der Schuldige an einer Niederlage, die das Ansehen der österreichischen Armee in der Meinung der Welt mehr als die Schlachten von Lemberg herabgesetzt hat. Sein Nachfolger wird der Erzherzog Eugen und als Generalstabschef General Alfred Kraus, neben Konrad der befähigste Führer des österreichisch-ungarischen Heeres. Seit dem 21. Oktober steht die Türkei an der Seite der Mittelmächte im Krieg. Sie sperrt mit deutscher Hilfe rasch die neu befestigten Dardanellen, sodass englisch-französische Hilfe für Russland fortan auf die wenig leistungsfähige Sibirische Bahn oder auf den kaum benutzbaren Weg über Archangelsk angewiesen ist. Sie stellt 4 Armeen, eine bei Konstantinopel, eine in Armenien und je eine schwächere in Mesopotamien und Palästina auf. Den Oberbefehl führt Enver Pascha. Der am 1. November durch den Scheich Ül-Islam erklärte Heilige Krieg übt keine besondere Wirkung aus. Auch der erhoffte türkische Vorstoß gegen Ägypten kommt nicht zustande. Die deutsche Flotte, die gegen England 3 Linienschiffgeschwader, 1 Aufklärungsgeschwader und 6 Torpedobootflottillen aufbringen kann, wird durch die mangelnde Entschlusskraft des Kaisers und des Reichskanzlers nicht eingesetzt, obwohl die vorzüglichen deutschen Schiffe mit der ausgezeichneten Durchschlagskraft ihrer Granaten in der ersten Zeit des Krieges große Möglichkeiten gehabt hätten. Die englische Flotte vermeidet, den Gegner aufzusuchen. Ihr Gros im Grand Fleet ist in der schwer zugänglichen Bucht von Scapa Flow in den Orkney-Inseln sehr gut behütet. Sie sperrt in der bisher ungebräuchlichen Form der weiten Blockade den Raum zwischen Schottland, Norwegen und dem Kanal und verhindert jegliche Zufuhr für Deutschland. Am 2. November erklärt England völkerrechtswidrig die gesamte Nordsee als Kriegsgebiet. Ein Seegefecht leichter deutscher Streitkräfte bei Helgoland geht am 28. August verloren. Erfolgreich sind die deutschen Unterseeboote. Kapitän Otto Weddingen auf der U-9 versenkt am 22. September 3 englische Panzerkreuzer alten Stils. Die Engländer erkennen die gewaltige Gefahr, die ihnen von den U-Booten droht, und üben fortan die größte Vorsicht. So erschöpft sich der Seekrieg 1914 unter Vorstößen von Minenlegern, den Beutefahrten der Unterseeboote und kleinerer Seestreitkräfte. Zu wahren Seeschlachten gelangt nur das deutsche Ostasiengeschwader unter Admiral von Spee, das an den deutschen Kolonien im stillen Ozean vorbei nach Chile seine Fahrt nimmt. Bei Coronel gelingt es dem deutschen Geschwader, am 1. November ein englisches Geschwader zu besiegen, wobei die britischen Panzerkreuzer Good Hope und Monmouth sinken. Aber der ruhmreichen kleinen Flotte naht ein rasches Verhängnis. Am 8. Dezember bei den Falklandinseln von weit überlegenen englischen Schlachtkreuzern, australischen und japanischen Schiffen gestellt, sinken nach einem schweren Kampf von 5 Stunden Dauern die deutschen Schiffe mit wehender Fahne. Zuerst das Admiralschiff Scharnhorst, von dessen Besatzung niemand dem Untergang entrinnt, dann die Gneisenau. Nur einer von den 3 kleinen Kreuzern kann sich retten. Nach kühnsten Kreuzer- und Kaperfahrten wird auch der kleine Kreuzer Emden bei den Kokosinseln zum Kampfe gestellt und vernichtet. Ein Teil der Besatzung, der auf den Kokosinseln gelandet war, schlägt sich auf der abenteuerlichen Fahrt des Schiffes Ayesha unter der Führung des Kapitänleutnants von Mücke nach Hohaida in Arabien durch. Auch die Karlsruhe hat im Atlantischen Ozean vor ihrem Untergang 76.609 Tonnen Schiffsraum versenkt. Von den schwach gerüsteten deutschen Kolonien fallen Ende August Togo, dann die Südseeinseln und am 7. November, nach über 2-monatiger Belagerung durch mehr als 60.000 Japanern, das von 4.500 Deutschen und der österreichischen Besatzung des Kreuzers Kaiserin Elisabeth heldenmütig verteidigte Tsingtau. Die Südafrikanische Union fällt unter Führung Bothas in Deutsch-Südwestafrika ein, wird aber durch einen Burenaufstand eine Zeit lang gehemmt. Die Schutztruppe verliert ihren Kommandeur, Oberstleutnant von Heidebreck, durch den Tod. Kamerun behauptet sich nach Räumung der Küstengebiete. Im Februar 1916 allerdings erliegt die Kolonie der feindlichen Übermacht. Deutsch-Ostafrika aber unter seinem Gouverneur Dr. Schnee und dem Kommandeur der Schutztruppe General von Lettow-Vorbeck hält sich gegen starke feindliche Aufgebote. Vom 3. bis 5. November werden englisch-indische Truppen bei Tanga besiegt. Die Kolonie steht Ende des ersten Kriegsjahres noch völlig ungebrochen und schlagfertig da.